Hallo. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich wollte eigentlich aus meinem Buch Umvolkung lesen, aber das wäre mir etwas zu billig vorgekommen. Deshalb habe ich eine Originalrede nur für diesen Anlass geschrieben. Nur für diesen Geburtstag. Am besten fange ich gleich an. Der Begriff Umvolkung stammt von den Nationalsozialisten und meint den Bevölkerungsaustausch und die Regermanisierung in den damals von der Wehrmacht eroberten Ostgebieten zugunsten von Volksdeutschen und parallel damit die Umsiedlung unerwünschter Volksgruppen in die ihnen neu zuzuweisenden Gebiete. Es geht um die Auswechslung einer Bevölkerung gegen eine andere. Das Hauptmerkmal der Umvolkung ist jedoch ihre absolute Künstlichkeit. Es ist eine realitätsferne Kopfgeburt. Menschen, die durch eine klar definierte Geografie, eine gemeinsame Gruppen- und Ahnengeschichte, einen Kulturkreis, einen kollektiven Erinnerungsschatz und last not least eine exakt zu lokalisierenden Heimat miteinander verschmolzen sind, sollen per Ordre du Mufti in ein fremdes Gefilde verfrachtet werden, wo sie ihr gewohntes Leben ohne einen Knacks weiterführen, als wäre nichts passiert. Umvolkung ist nicht mit Ein- oder Auswanderung zu verwechseln. Bei den Letzteren handelt es sich um eine freiwillige Entscheidung, die zwar ebenfalls Härten mit sich bringt, aber gleichzeitig mit solch großen Hoffnungen und Träumen verbunden ist, dass die Kröte des Fremdseins in der Ferne geschluckt wird, in der Regel jedenfalls. Wie verwandt der Geist heutiger Politiker einerlei welcher Partei mit dem der Nationalsozialisten ist, sieht man daran, dass sie immer mehr die Maske fallen lassen und zunehmend als Gauleiter gegen das eigene Volk agieren. Am 14.10.2015 findet in der nordhessischen Gemeinde Lohenflohfelden, ca. 16.000 Einwohner, ein Informationsabend bezüglich der aktuell erfolgenden Belegung von vorerst 400 Invasoren statt, an dem auch der Regierungspräsident der Stadt Kassel, Dr. Walter Lübcke, CDU, teilnimmt. Als ein Zwischenrufer seinen Unmut über die Errichtung des Erstaufnahmelagers mit den Worten "Aber das wollen wir nicht" bekundet, antwortet ihm Lübcke cool: "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen." Mit Werten ist gemeint, dass jeder Dahergelaufene, der seinen Fuß illegal auf deutschem Boden setzt, das Recht erzwingen darf, sich bis zu seinem Lebensende und das seines Clans von den Scheißkartoffeln auf Luxusniveau verköstigen zu lassen. Es ist ausgeschlossen, dass der Mann diesen Satz bei der Unmutsäußerung eines sogenannten Schutzbedürftigen über seine missliche Lage von sich gegeben hätte. Offenkundig scheint man bei der Macht die Angst und den Respekt vor dem eigenen Volk so restlos abgelegt zu haben, dass man ihm schulterzuckend die Ausreise empfehlen kann, wenn er gefälligst nicht pariert. Volksvorräte! Volksvorräte! Volksvorräte! Volksvorräte! Volksvorräte! Volksvorräte! Es gäbe natürlich andere Alternativen, aber die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb. Allerdings erfolgte diese Ansage mit Vorlauf. Schon am 5. November 2007 empfahl eine Ausländerin mit dem unaussprechlichen Namen Narges Eskandari Grünberg von den Grünen, der die Gnade der Aufnahme in ein zivilisiertes Land und eines deutschen Passes zuteil wurde, anlässlich des Streits um die Errichtung eines Allah hat den größten Tempels, der Frankfurt-Hausener, wenn Ihnen das nicht passt, müssen Sie woanders hinziehen. Es war das Paradebeispiel der fütternden Hand, die man trotzdem beißt, und damals ein Skandal erster Kajüte. Inzwischen jedoch geben sich die Ausländer, damit sie sind zu 99,9% Moslems gemeint, ganz ungeniert und blasen den Deutschen unverblümt den Marsch. Ein Moslem-Fritze namens Muhammad Khan mit Taliban-Bart und Sprecher der Erfurter Moschee, der mit der deutschen Kultur so viel gemein hat wie mein Arschloch mit Parfümherstellung. Gibt in einem Interview mit der Thüringer Allgemeinen vom 15.10.2015 auf die Frage, ob Deutschland durch die Flüchtlingsflut nicht noch mehr islamisiert werde, folgende Antwort: Wem dieses System in Deutschland nicht gefällt, der hat die Möglichkeit wegzugehen. Es dauerte oft anscheinend quälende Jahre, bis diese Einsicht endlich auch in der angeblich konservativen CDU angekommen ist. Ja, weshalb muss man sich von diesen Drecksdeutschen überhaupt wieder Worte gegen die Vergewaltigung ihres eigenen Landes und ihrer Lebensart mit Nutz- und Kulturlosen und nicht selten Mördern aus irgendeinem Mohammedland gefallen lassen, wo es doch viel besser und geräuschloser wäre, wenn sie sich selbst einen Arschtritt versetzten und selber dahin flüchteten, wo der Pfeffer wächst. Flankiert wird der Rausschmiss der Deutschen aus ihrer deutschen Welt allerdings nicht nur verbal, sondern auch ganz gegenständlich. Dass es sich bei der Beschlagnahmung angeblich leerstehender Gewerbeimmobilien zur Unterdrückung der Kolonialisten lediglich um einen Vorgeschmack auf die rechtlose Zukunft der einheimischen Bevölkerung handelte, war jedem klar, der auch nur ein bisschen Einfühlungsvermögen in die kranke Psyche der islamischen Handlanger hatte, die sich deutsche Politiker und Kommunalbeamte schimpfen. Man könnte sogar meinen, dass sie nur auf solch eine Gelegenheit gewartet hätten, um ihre eigenen Landsleute der islamischen Vorzivilisationshölle zu unterwerfen. Sie wissen schon, dass die primitiven Fürze in Köpfen dieser Fremden nichts mit Religion zu tun haben, als vielmehr mit ihrer höchst krankhaften Beschäftigung mit allem, was nach Fickerei und Gewalt riecht, wobei ihnen ein gewisser Allah den Weg weist. Aber das kranke Gesinnungsarschloch steht nun mal weit offen. Sie meinen, ich übertreibe? Mitnichten. Hier ein jüngstes Beispiel in einer Reihe von vielen in der Vergangenheit. Weil im Oktober 2015 sechs der insgesamt 50 Bilder einer Ausstellung in der Berliner Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf nackte Frauenkörper zeigten, wurden die Kunstwerke kurzerhand wieder abgehängt. Gerade einmal einen Tag waren die Bilder der Künstlerin Susanne Schüffel zu sehen. Mit der Maßnahme habe die Volkshochschule Rücksicht auf muslimische Schüler nehmen wollen. Ach so, um welche Schüler ging es denn da? Und wie alt waren sie? Vielleicht 5? Zu der Frage, ob seine Entscheidung konkret mit den Integrationskursen für Asylanten und Flüchtlinge zusammenhänge, sagte Gotthard Heinig, stellvertretender Leiter der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf, Zitat: Im Laufe des letzten halben Jahres sind es sehr viel mehr muslimische Kursteilnehmer geworden. Und die Entscheidung spielt auch mit den 2 Kursen für Asylanten zusammen. Verstehe ich nicht. Hätte man das Ganze nicht viel praktischer handhaben können? Ich meine, wenn irgend so ein dahergelaufener Flüchtlingsdarsteller sich über die Akte beschwert hätte, hätte man ihm doch auch ganz freundlich sagen können, wenn dir die Bilder nicht in den Kram passen, kannst du doch wieder zu deiner Ziegenherde zurückkehren. Keiner wird dich hier vermissen. Auch unser Bundespräsident in Zukunft, in Spee, ein gewisser Fazli Altin, Präsident der Islamischen Föderation Berlin, findet die Abschaffung der Kunstfreiheit total geil. Zitat. Stellen Sie sich vor, wie es sich für Menschen anfühlen muss, die aus Ländern wie Syrien kommen, in denen die Frauen sich voll verschleiern. Für Menschen aus solchen Ländern ist ein solcher Anblick einfach sehr ungewohnt. Ein unangenehmes Gefühl. Zitat Ende. Ja, ein unangenehmes Gefühl. Vermutlich wie das unangenehme Gefühl, das permanent entsteht, wenn Sie sehen, dass bei uns Frauen immer noch unverschleiert rumlaufen. Kann man den Flüchtlingen da nicht etwas entgegenkommen? Schließlich sind sie ja alle samt traumatisiert bis zum geht nicht mehr. Und wenn sie so eine Unverschleierte erblicken, bekommen sie womöglich noch einen Herzinfarkt. Nachdem sie über sie hergefallen sind und in sie ihren Moslemsaft reingepumpt haben. Aber es sind gar nicht mal die Moslems selbst, die den Rückfall in die Barbarei amtlich machen. Diese fordern nur und warten ab. Nein, es sind die Vaterlandsverräter deutscher Herkunft, die unter dem Deckmantel einer pathologisch-masochistischen Willkommenskultur und Multikulti-Scheiße in den letzten Jahrzehnten emsig die Gräber für die Deutschen geschaufelt haben. Es geht ihnen dabei, sich im Glanze eines Bessermenschen-Poses zu sonnen, die ausschließlich für grün-links versiffte Systempresse und die auf Zuruf von ihr wartende Politik bestimmt ist, in der Hoffnung, dass das überflüssige Volk es schon mittragen wird, weil es eh nur die ganze Zeit Fußball guckt. Mit Erfolg. Obwohl Deutschland gegenwärtig mit seinen künftigen Schlachtern durchflutet wird, ist die Mehrheit darin immer noch völlig entspannt und ist der Ansicht, dass in den folgenden 5 Jahren noch zig Millionen Moslems vielleicht ein paar vernachlässigbare Details wie Meinungsfreiheit, die sexuelle Freiheit oder die körperliche Unversehrtheit in dieser Republik abschaffen werden, aber Gott sei Dank niemals die Fußballübertragungen im Fernsehen. Bereits innerhalb von ein paar Wochen ging man von der Beschlagnahmung von Gewerbeimmobilien zum Rausschmiss der Einheimischen aus ihren Mietwohnungen über. Ja. Mehrere solche Mieter, selbstredend allesamt Deutsche und niemals migrantisch, bekamen von der Stadt die Kündigung, dass sie in Sozialwohnungen leben, doch in diese nun höherwertigere Menschen einziehen sollen, weil sie zum Stamme der edlen Wilden gehören und das Mirakel vollbracht haben, im Aufnahmelager stets auf die Fliesen neben dem Klosett zu scheißen und wiederum die Einheimischen wegzusaubern haben. Es sind Märtyrer, welche in klirrender Kälte 100.000 und millionenfach in Zelten hausen und, da überwiegend männlich, jung und fabelhaft gemästet, traurig auf die bei ihrer Ankunft Luftballon schwenkenden 14-jährigen Refugees Welcome Teenagerinnen wichsen müssen. Noch. Natürlich könnte man sich die Frage stellen, wohin die derweise obdachlos gemachten Deutschen dann umziehen sollen. Aber beantwortet sich diese Frage nicht von selbst? Jeder Flüchtling, der aus dem Zelt in Richtung deutsches Rundum sorglos Wohnpaket als Belohnung für Sackkratzen verschwindet, macht darin Platz für einen Nazi, der bis dahin die Dreistigkeit besaß, einfach so mir nichts, dir nichts in einer Wohnung zu leben, die durch die Solidarität seiner Landsleute subventioniert wurde. Allerdings gibt es zwischen dem Jetztzeit und dem Nationalsozialismus einen gewaltigen Unterschied. Als nämlich damals hierzulande als Versuchsballon und zur Vorbereitung der Judenvernichtung über 70.000 Behinderte zu Tode gespritzt, mit Autoabgasen vergast und ausgehungert wurden, weil sie ja nur unwertes Leben und Ballastexistenzen waren, regte sich in der Bevölkerung ganz schnell großer Widerstand. Jeder hatte nämlich in der Familie mindestens einen solchen Gehandicapten, indem er keineswegs einen schwachsinnigen und sabbernden Ballast sah, sondern den hilfsbedürftigen Bruder oder die auf Pflege angewiesene Schwester, die geliebt wurde. Auf den anschwellenden Widerstand der Bevölkerung hin, Menschen, die weniger Glück hatten als der durchschnittliche Volksgenosse, zu eliminieren, ließen es die Adolf-Vollstrecker die Sache schließlich auf sich beruhen und die Behinderten zufrieden. Damit ist heutzutage nicht mehr zu rechnen. Kein deutscher Mensch ist so wertvoll wie ein analphabetischer Afghane, ein krimineller Afro oder ein einfach so nicht mehr rausschmeißbarer, dessen einzige Leistung für dieses Land künftig darin bestehen wird, am Monat ersten zu kontrollieren, ob die Kohle vom Amt für sich und seine Sippe bis auf den Heller genau auf seinen selbstverständlich von der Bank kostenlos zur Verfügung gestellten Konto eingetroffen ist. Dabei wird er begleitet sein von einem Dolmetscher, einem Anwalt und einem Sozialarbeiter, deren Gehälter ebenfalls ein Volk löhnt, dessen einziger stolzer Name in ist mir egal jetzt sind die nun mal da, umbenannt wurde, wobei von dem Wir ausdrücklich solche Wohlgeborene ausgeschlossen sind, welche in gepanzerten Limousinen mit mindestens fünf Bodyguards 5 Meter bis zu ihrer Haustür kutschiert werden, morgens das Frühstück von Lakaien dargereicht bekommen und im eigenen Privatjet zum Arsch der Welt fliegen, um dort die frohe Botschaft zu verkünden: Kommt alles zu uns, wir haben Platz in Deutschland. Solch ein Wohlgeborener heißt Heiko Maas und ist, naja, Justizminister kann man ihn ja nicht nennen, denn dann hätte er ja die in Serie begangenen Rechtsbrüche der letzten Monate der irre gewordenen Politkaste ahnden müssen. Aber dafür ist Heiko zu beschäftigt. Er marschierte zum Beispiel letzten Winter hier in Dresden mit den aus allen Löchern stinkenden Mörderfratzen der Antifa gegen den legitimen Protest seiner Landsleute, die auf dem unverschämten Wunsch beharren, sich auszusuchen, mit wem sie in ihrem eigenen Land zusammenleben wollen und mit wem nicht. Auch ist Heiko ein richtiger Digitalfreak. Er hetzt ganze Staatsanwaltschaften dazu auf, sich in allen Internetforen umzusehen, ob jemand vielleicht mit der von geisteskranken Politidioten einem ganzen Volk eingebrockten Scheiße nicht einverstanden ist und voll Nazi seine Kritik dazu anmeldet. Er und seine Mutti haben sogar Facebook drangsaliert, doch bitte andere Meinungen als nur die ihre zu löschen und sofort die staatlichen Scharfrichter zu alarmieren, auf dass sie deutsche Existenzen vernichten und so für pakistanische Molekularbiologen mit Burkraphie im Schlepptau Platz schaffen. Sprachregelungen sind etabliert, Meinungskontrollen im Netz mit nachfolgender Denunziation beim Arbeitgeber werden empfohlen. Zensurforderungen sind gesellschaftsfähig. Für den obersten Job des Blockwarts und des Denunzianten hat Heiko 2 Geistesgrößen angeheuert, die alle Deutschen, die gegenwärtig gegen die Vergewaltigung ihrer Heimat mit millionenfachen Koranwissenschaftlern etwas dagegen haben, ins Kitchen stecken sollen. Als Experten für solcherlei Verrat wird die ehemalige Stasi-Mitarbeiterin Annette Kahane bemüht, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, in der heute als Fachreferentin für Hate Speech eine Julia Schramm arbeitet, die selber durch hasserfüllte Tweets, etwa gegen die Erinnerung an die Opfer der Bombardierung Dresdens, bekannt wurde. Unverständlich bleibt allerdings, weshalb Heiko für diesen brisanten Inside-Job nicht gleich die Mauerschützen von einst oder gar die inzwischen 90-jährigen KZ-Schergen reaktiviert. Gelernt ist ja schließlich gelernt. Wie gesagt, es gibt im Gegensatz zu der Zeit, als die Leute sich mit Erfolg dagegen wehrten, dass ihre behinderten Familienangehörigen von den Nazis weiter ermordet wurden, heutzutage keine nennenswerte Solidarität mehr unter den Deutschen. Jeder denkt, dass der Kelch an ihm vorübergehen werde. Deshalb wird es auch nicht dabei bleiben, dass dieser Scheißstaat die Wehrlosen aus den Sozialwohnungen rausschmeißt. Bereits in ein paar Monaten werden Zwangseinquartierungen in ganz gewöhnliche Wohnungen und Häuser erfolgen, damit die kräftigen Männer aus dem Morgenland und aus der Savanne nicht so viel frieren müssen und fit für den Vergewaltigungsfrühling sind. Siehe Schweden und Norwegen. Die Kinderfickerpartei, die Grünen und ihre artverwandten Zujobler von der Lügenpresse. Werden dann noch mehr frohlocken und allerliebst Home-Stories darüber verfassen, wie Abdullah, Hassan und Mohammed am Tag auf die kleine 12-jährige Melanie aufpassen, während Papa Horst zur Arbeit geht und für sie alle die Kohle verdient. Wie sagte doch Mohammed Khan von der Eroberungsmoschee, wem dieses System in Deutschland nicht gefällt, der hat die Möglichkeit wegzugehen. Aber auch dabei wird es ja nicht bleiben können, denn der Flüchteland wird bald bestimmt keinen Bock mehr haben, mit Günther und Nicole zusammenzuhocken, wo sie die ganze Zeit nur öde Bauersuchtfrau im Fernsehen gucken und eben nicht was auf dem Koran vorlesen, weil er ja selber nicht lesen kann und ihnen nicht die Füße massieren. Bereits im nächsten Frühling wird die homogene Masse der Illegalen ihre charismatischen Führer gewähren, die schlauer und wortgewandter sind als die einzelnen Doofs in der Essensschlange in der Turnhalle. Zunächst wird er sich um die üblichen deutschen Parasiten und Wichsmenschen von der Migrationsmafia aus dem Schoße von Pro-Asyl und vergleichbaren grünen Totengräbern unserer Nation handeln. Doch innerhalb von Tagen werden sie ihre Plätze in den Talkshows des Staatsfernsehens den neuen Häuptlingen der Refugees räumen müssen, weil diese mit ihrem Araberhengst-Look und Opfergestus authentischer rüberkommen. Stets nebst einem süßen Kopftuchmädchen mit ganz großen Kulleraugen, welches für den emotionalen Dreh des Verlangens nach Teilhabe zuständig ist, versteht sich. So werden diese Fachkräfte fürs Fordern zu Stars avancieren, welche locker 1 oder 2 Millionen kräftige Männer auf Handyzuruf mobilisieren und auf die Straße bringen können. Sie brauchen dafür nicht einmal eine Demonstration anzumelden. Sie werden es einfach tun. Wer sollte sie daran hindern? So entsteht Macht, mit der die Politik im Gastland vor sich hergetrieben werden kann, am Ende die Gastgeber selbst. Denn unausgesprochen wird hinter jedem Begehr, das in Wahrheit nichts anderes als blanke Erpressung ist, die unausgesprochene Drohung von Gewalt seitens riesiger Jungmännerhorden stehen, die nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen haben. Und sobald auch nur einer von ihnen von der Polizei erschossen wird, wird die Kacke erst recht voll am Dampfen sein. Wie bei kommunizierenden Röhren wird der ansteigende Druck der sogenannten Neubürger bereits im Vorfeld bei denjenigen, die über das Erwirtschaftete der Deutschen qua von fix abänderbarer Steuergesetze verfügen, ein Einknicken zur Folge haben, bevor die erste Flüchtlingsdemo für mehr materiellen Wohlstand und gegen Polizeigewalt, also Verfolgung von Vergewaltigungsdelikten, überhaupt stattgefunden hat. So werden die Volksvertreter die Versklavung und Ausplünderung ihres eigenen Volkes bewerkstelligen, für dessen Schutz und zu dessen Wohl sie einst einen Eid geschworen haben. Bleiben wir noch ein bisschen beim Beispiel der fehlenden Wohnungen und Häuser für die Flüchtlanden. Was ist, wenn in Ihrem Namen Ihre Führer ins B nächstes Jahr Merkel und Co. durch Diplome zu verstehen geben, dass man die Anhänger in Heimen, dass man die Anhänger in Heimen und Zelten nicht mehr unter Kontrolle zu halten vermag, wenn nicht jeder von ihnen sofort eine anständige Bleibe bekommt? Wird die Kanzlerin dann die Bundeswehr in Alarmbereitschaft versetzen? Werden dann an Straßenkreuzungen prophylaktisch Panzer aufmarschieren? Nein, das Problem lässt sich viel bequemer und ohne das Vergießen eines Tropfen Blutes eines einzigen Kolonialisten lösen. Entweder werden die schönen Häuser von Deutschtrotteln beschlagnahmt oder es werden mit Steuergeld in kürzester Zeit Hütchenhäuschen für die neuen Herren gebaut. Gerade höre ich, dass die Familienzerstörungsministerin Manuela Schwesig verkündigt, dass jeder Depp, der es nach Lalaland geschafft hat, 7 Familienangehörige nachholen wird. Das scheint wohl von der Lala-Regierung in Berlin auch schon abgenickt worden zu sein. Super, dann hätten wir mit den sogenannten Altfällen eine vorzügliche Moslem-Müllhalde zusammen, von der aus künftig bestimmt wird, wie wir zu leben haben, nämlich in einer Müllhalde. Allerdings soll sich die Manuela keine falschen Hoffnungen machen, bezüglich der Afros machen. Okay, der letzte. Die Umformung des deutschen Staatsgebiets mit Ausländern war immer der Traum von geisteskranken Linken und Grünen und Perversen. Also, wir haben 2 ganz wichtige kurze Durchsagen. Zum ersten haben wir einen jungen Mann. Sagst du mal deinen Namen hier rein? Naum. Sergej. Naum Sergej. Der sucht seine Eltern oder seinen Papa, ne? So, bitte hier bei uns abholen. Zum zweiten dann ist jetzt gerade, sind wir gerade am Klären mit der Polizei wegen den Ablauf, wegen dann, wir haben ja noch ein ganzes Stück Programm, aber wie gesagt,